Sei offen mit Informationen, aber hüte dich von der totalen Transparenz, denn damit überforderst du viele Mitarbeitende. Warum das so ist und wie du optimal damit umgehst, erfährst du in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Ist dir auch schon aufgefallen, dass einige deiner Mitarbeiter sukzessive mehr Einfluss in deinem Unternehmen ausüben und sie dabei dankend auf jegliche Verantwortung verzichten, sondern viel lieber ihr warmes Nest noch wärmer machen? Das kann gerade für kleinere Unternehmen verheerend enden. Damit es nicht so weit kommt, darfst du den Mitarbeitern nicht zu viel Freiraum in strategischen Belangen einräumen. Frag sie ruhig nach ihrer Meinung, doch wäge im Anschluss daran genau ab, warum die Antworten so ausgefallen sind und nicht anders. Ein Beispiel hierzu. Du fragst dein Führungsteam, ob sie der Meinung sind, dass euer Unternehmen neuerdings auch in den Onlinehandel einsteigen sollte. Die Antworten fallen gemischt aus. Von einem langjährigen Mitarbeiter aber kommt eine sehr negative Reaktion. Seine Antworten lauten: zu viel Risiko, zu teuer und die Produkte seien zu erklärungsbedürftig. Nun frage ich dich, was sich vielleicht doch oder noch hinter dieser Antwort verbergen könnte? Beispielsweise, dass der Mitarbeiter vielleicht ganz einfach nicht in die Online-Welt eintauchen will, weil er sich scheut und sich auf diesem Gebiet nicht auskennt. Oder weil er sich im aktuellen Job hervorragend eingerichtet hat, jeder Tag bequem abläuft und er sich lieber ruhig zurücklehnen möchte. Ich möchte dir gerne anhand eines weiteren Beispiels aus meiner Geschichte erzählen, was passiert, wenn Mitarbeiter über wichtige Belange entscheiden und sie quasi in der ersten Reihe Platz nehmen und du nur in der zweiten. Bei einem von mir gegründeten Unternehmen, das von Tag 1 hervorragend lief, brauchte ich so rasch als möglich gute Mitarbeiter. Es lief wie verrückt. Schnell waren wir zu fünft, wobei zwei davon zu 100% angestellt waren. Im zweiten und dritten Geschäftsjahr hatte ich dann richtig fette Fixkosten. Das ging so lange gut, wie ich die Zeit fand, mich um neue Kunden zu kümmern. Doch irgendwann war ich erschöpft. Denn neben den vielen Kunden, die es zu betreuen galt, musste ich aufgrund der enormen Fixkosten auch laufend neue Kunden gewinnen. Als ich nicht mehr konnte und wollte, bat ich die beiden 100% Mitarbeiter um Rat. Sie meinten, ich solle eben nicht so nervös sein und nicht so viel operative Hektik aufkommen lassen. Auch bekam ich Tipps, dass ich diese oder jene Kundengruppe ansprechen könne. Dann kamen auch Ratschläge, welche die Kommunikation zu unseren Kunden verändern sollten. Ich hörte mir die Ratschläge und die Vorschläge an, wog sie ab und setzte viele um. Ich forderte ihre Unterstützung ein. Sie versprachen es, doch es blieb bei den Worten. Doch warum hörte ich so lange auf diese Ratschläge, statt aktiv ins Handeln zu gehen? Und warum bloß kamen meine Mitarbeiter dann auch noch auf die Idee, mir immer wieder weitere Ratschläge erteilen zu wollen? Ganz einfach. Ich hatte einmal mehr meine unternehmerischen Aufgaben begonnen zu teilen bzw. zu delegieren. Die Mitarbeiter fühlten sich dadurch auch in einer Rolle wichtig und stark, die ich ihnen nicht hätte zuweisen dürfen. So haben wir jedoch gemeinsam alle wichtigen Eckpunkte des Unternehmens entwickelt. Ein Riesenfehler, denn dies ist eindeutig Aufgabe des Unternehmers. Die Punkte dazwischen dürfen fähige, vertrauenswürdige Mitarbeiter setzen. Ich hatte also von Anfang an meine Mitarbeiter mit Kompetenzen ausgestattet, die viel zu groß waren. Die damit verbundenen Aufgaben konnten sie jedoch nicht erfüllen. Diese stellten eine zu große Herausforderung dar. Eine Enttäuschung für alle. Was unter diesen Eckpunkten eines Unternehmens zu verstehen ist, kann individuell sehr verschieden aussehen. So kann es hier auch nur um eine Idee gehen. Zwischen diesen Eckpunkten liegende weitere große Punkte können gemeinsam mit dem Führungsteam entwickelt werden. Aber auf keinen Fall sollen dann die Eckpunkte isoliert betrachtet werden, denn eine Verzettelung oder aber auch Wohlfühloasen bringen schlussendlich dem ganzen Unternehmen nichts. Das ist in etwa so, als ob der Kapitän eines Schiffes die Matrosen zu fragen beginnt, wohin sie segeln sollten. Bei 10 Matrosen bekommt der Kapitän mindestens 5 Meinungen und Ideen. Und jede Meinung wird mit handfesten Ideen sowie Vorstellungen zementiert. Und denke nicht, dass du die Mitarbeiter fragen musst, ob sie eine Idee haben, wohin die Reise gehen sollte. Das Ziel muss von dir kommen. Beim detaillierten Reiseplan sollen deine Mitarbeitenden mithelfen dürfen. Anhand vieler Praxisfälle stellen wir fest, dass der Prozess schon weit fortgeschritten ist. Da musst du eingreifen, um den Kurs durchzugeben. Wenn du aber das Steuerrad bereits aus der Hand gegeben haben solltest, ist eine Krisensitzung mit einem externen Partner deines Vertrauens angesagt. Er soll mit dir das Schiff wieder auf Kurs bringen, so schnell wie möglich. Mittels eines externen Partners kann dir das sehr schnell gelingen, alleine hingegen kaum. Denn wenn du vorher über Jahre hinweg das Steuerrad mehr und mehr aus den Händen gegeben hast, geht es einfacher, wenn du eine externe Person vor den Wagen spannst. So entstehen weniger negative Emotionen seitens deiner Mitarbeiter dir gegenüber. Steuern musst du dann bald selbst, aber der Weg zum Steuerrad geht schneller mit der Unterstützung eines externen Partners. Danach kannst du alle Matrosen über den neuen Kurs informieren. Langsam, sachlich, klar und bestimmt. Lass keine Unsicherheit aufkommen, denn deine Mitarbeiter sollten sich jederzeit in Sicherheit wiegen können, um einen guten Job zu machen. Wenn diese aber damit beschäftigt sind, selbst für Sicherheit zu sorgen, verliert deine Firma massiv an Effizienz. Wenn du als Unternehmer also vor allem für Sicherheit und Grundkurs sorgen musst, heißt das, dass dein Unternehmen klar strukturiert sein sollte. Jeder sollte wissen, wo seine Position im Unternehmen ist, wer neben oder über ihm ist. Ich war lange Zeit der Meinung, dass eine Kleinstfirma kein Organigramm braucht. Dies ist aus eben genanntem Grund ein großer Trugschluss. Bereits am Tag 1 solltest du ein Organigramm entwickeln mit einem Horizont von 5 Jahren. Auch wenn vorerst überall dein Name erscheint. Dadurch kannst du bewusster von der Rolle Verkauf zur Produktentwicklung, Buchhaltung usw. wechseln. Zusätzliche Mitarbeiter müssen dann Positionen übernehmen, aus denen du aussteigen kannst. Und zu jeder Position braucht es ein klares Stellenprofil, verbunden mit Zielen. Kurz, du lebst am Tag 1 alles vor und bei guter Geschäftslage stellst du die passenden Mitarbeiter ein, die wissen, was zu tun ist, weil klare Kompetenzen und Verantwortungen nicht nur geregelt sind, sondern auch von dir vorgelebt wurden. Diese Schritte habe ich lange übersprungen, mit teuren und nervenaufreibenden Folgen. Am Anfang also schon das Ende im Kopf zu haben, hilft auch hier. Zugegeben, es ist nicht einfach, sich seine Firma in 5 Jahren vorzustellen und bereits heute danach zu leben. Doch es hilft ungemein und entlastet das Unternehmerhirn. Probier es aus! Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen, dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter